Laut Meldungen der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News begannen die südkoreanischen Kriegsfanatiker mit der Entwicklung der Aufklärungssatelliten. Die neu zu entwickelnden 5 Militärsatelliten sollen bis zum Jahr 2022 auf die Umlaufbahn gebracht werden und somit die Kernelemente von Kiel 10, einem militärischen Erstangriffssystem gegen Norden, bilden. Andererseits will Südkorea innerhalb von 2 bis 3 Monaten eine Luft-Boden-Rakete, ebenfalls Element von Kiel 10, von Europa einführen und kampfbereit aufstellen. Und die USA billigten bereits den Verkauf von militärischen GPS-Empfängern an Südkorea, der für den Gebrauch der Rakete nötig ist.